Im Nebengebäude des alten Herrenhauses waren früher wohl die Arbeitszimmer, vor allem aber die große Bibliothek des Anwesens untergebracht. Tausende von Büchern sollen es gewesen sein. Und wo sind die jetzt? Weg. Verbrannt. Wie an vielen Orten in England. Mein Schwiegervater, den ich nur ganz kurz noch kennengelernt habe, pflegte zu sagen, in einer kalten Winternacht wärmt nichts so gut wie dicke Bücher im Kamin. Ihr Schwiegervater pflegte wohl einen etwas bitteren Humor. Mag sein. Vorsichtig, wir müssen hinunter. Ich gehe vor. Passt auf euren Kopf auf, Hochwürden. Und die Treppe ist steil und glatt. Was ist das? In früheren vorapokalyptischen Zeiten war es wohl mal ein Schutzraum, dann ein Keller, dann ein Weinkeller. Dann kamen die ersten Plünderungen. Und dann hat ihn mein verstorbener Mann für sich eingerichtet. Für seine Sammlung. Haltet eure Laterne hoch, dann könnt ihr es sehen. Das ist völlig verrückt und fassbar. So eine Sammlung von Altertümern habe ich noch nie gesehen. Wenn davon irgendjemand wüsste. Dann würden nicht nur diese Dinge vernichtet werden. Da drüben haben sie dann gesessen. Was? An dem Tisch dort. Die Stühle stehen noch so da, wie sie zuletzt verlassen haben. Wer? Nun, mein verstorbener Mann und Thomas Lacey und gelegentlich auch Captain Hancock. Sie haben hier zusammen ihre neuesten Funde begutachtet, dazu viel Wein und Bier getrunken. Ihr Lachen war dann bis auf den Hof zu hören. Manchmal habe ich ihnen etwas zu essen runtergebracht, aber ich wurde dort immer nur kurz geduldet. Das nimmt kein gutes Ende. Vier Stück. Und alle völlig unversehrt. Und alle mit diesen roten Markierungen auf dem Glas. Da haben die Leute wahrscheinlich reingepinkelt. Und wer den ersten Strich nicht schaffte, flog raus. Thomas, im Ernst? Das kann's gewesen sein. Becher zum um die Wette schiffen. Kein Wunder, dass du dich überlebt hast. Hör doch mal zu, ihr besoffenen Idioten. Ja, hier. Ich habe hier unten die wahrscheinlich größte Sammlung von alten Gläsern und Glasbehältern in England, die es gibt. Die größte in ganz England. Und die verbotenste. Ich habe Zylinder, Kolben, Röhren, Spiralen, Trichter und was weiß ich. Fein geschliffen, hauchdünn. Und von einer Qualität, wie wir sie niemals hinbekommen würden. Aber noch nie habe ich... Pinkelgläser. Ruhe, John Hancock, verdammt nochmal, sei doch mal still! Noch nie habe ich solche Gläser gefunden mit diesen feinen roten Markierungen. Hier, guck mal, ganz feine rote Striche. Und dann da, die Zahl. 10, 50, 100. Und dann die Buchstaben dort. ML. Und hier bei dem größeren CL. Ich frage mich wirklich, wozu haben die die gebraucht? Also nicht nur die. Nee, all diese Gläser hier, Glas im Glas, die können doch nicht alle nur zum draus trinken gedacht sein, hm? Nee, pinkeln, wie John sagt. Genau, Thomas, ganz genau, du hast völlig recht. Völlig recht. Kann es nicht sein, nur mal so angenommen, dass das alles mal einem Wissenschaftler gehört hat, einem Mediziner, einem Arzt oder mehreren. Einem Arzt? Dass die da... Säfte drin gesammelt haben. Blut, Harnwasser. Pisse. Blut und Pisse, ich glaub's einfach nicht. Moment doch mal, John. Halt doch mal die Klappe. Damals, als ich im Krieg war, oben beim Nordkalifat, da hatten fast alle diesen schleimigen, blutigen Durchfall. Ein paar sind daran krepiert. Und da hatten wir mal einen Arzt von den Heiden gefangen genommen und am Leben gelassen. Und der hatte solche Gläser. Und dann hat er zusammen mit unseren Ärzten einen unserer Leute zur Ader gelassen und das Blut in so einer Röhre aufgefangen. Und das Blut, das hat er dann auf irgendwelche Pulver geträufelt, die er in anderen Röhren hatte. Und dann hat er anschließend Kräuter zerstampft und Blätter und Gewürze und mit Wasser aufgekocht. Schreckliches Gemisch. Und das haben wir trinken müssen. Uns hat geholfen. Wissenschaft. Alchemie. Teufelszeug, Henry. Nein, Wissenschaft. Psst, könnt ihr nicht ein bisschen leiser sein? Ah, da ist ja Sarah. Man kann euch bis draußen hören. Ja, du hast recht, meine Engel. Ich habe euch Brot und Käse mitgebracht. damit ihr gleich nicht ganz hinüber seid. Sarah, Sarah, du bist so gut zu uns. Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Schau mal, was Thomas da gefunden hat. Was ist denn das? Keine Ahnung, aber interessant, nicht? Es ist aus Metall, aber so glatt, so glänzend, so akkurat geformt. Streichelt es ruhig einmal. Wenn Sarah was streicheln möchte, dann gerne mich. Aua! Nein, Gok. Ihr seid völlig unmöglich. Wo habt ihr das her, Thomas? Habe ich oben am Teufelsstuhl gefunden. Vielleicht war das eine Waffe, hm? Hier, guck mal. Hier scheint es mal eine Mechanik gegeben zu haben. Aber die fehlt leider. Sie müssen damals mächtige Waffen gehabt haben. Hatten die. Und wir könnten sie auch heute wieder gut gebrauchen. Hätten wir nicht dreimal so viele Leute beim letzten Krieg mit dem Kalifat aufbieten können, die hätten uns weggefegt. Die hatten bereits Waffen, die mehrfach hintereinander schießen können. Und die nicht mehr von vorne geladen werden müssen. Die sind sehr weit in solchen Dingen. Ja, das glaube ich auch. Aber wir verbieten uns ja, darüber nachzudenken. Nicht wir, Priester. Ihr. Thomas, eure Kirche ist das. Und seit dem Tode eures Mannes sind die anderen nicht mehr hergekommen? Pfarrer Lacey tatsächlich nur noch selten. Captain Hancock hingegen öfter. Doch interessieren ihn die alten Sachen eigentlich nicht sonderlich. Captain Hancock? Ja. Denn wenn er sich wirklich dafür interessieren würde, dann hätte er sich ganz dahinter geklemmt. So ist mein Verlobter. Oft gleichgültig oder gelangweilt, aber wenn ihn etwas interessiert, dann gibt es kein Halten mehr. Darin sind wir uns ähnlich. Captain Hancock ist euer Verlobter. Ja, aber warum seht ihr mich so entgeistert an, Hochwürden? Nun, ich... Also, das hätte ich wahrhaftig nicht gedacht. So? Entschuldigt bitte, aber ihr seid so... Wie soll ich sagen? So ganz anders als Captain Hancock. In diesen Zeiten kann eine Witwe wie ich es sich nicht leisten, besonders wählerisch zu sein. Aber... Wollt ihr mir einen Gefallen tun? Bleibt doch heute bitte zum Abendessen. Euer Ladyschaft unter diesen Umständen? Euer Ladyschaft, wie ich das hasse. Ich heiße Sarah. Sarah. Wir dürften auch im Alter nicht so weit auseinander liegen, nicht wahr? 25, 26? 23. Also, Mr. Fairfax. Christopher. Christopher, freut mich. Ich bin jetzt 27. Und schon verwitwet. Seit 3 Jahren. Dann kann eure Ehe ja nur von kurzer Dauer gewesen sein. Wir hatten schon ein paar gute Jahre. Er hat mich mit 16 Jahren quasi gerettet. Gerettet? Ich bin in einfachen, aber behüteten Verhältnissen aufgewachsen, bis meine Familie vom großen Fieber dahingerafft wurde und ich mich alleine durchschlagen musste. So ist es damals vielen ergangen. Ja. In Bristol fand ich dann Arbeit in einer Hafenschenke und wer weiß, was aus mir geworden wäre, hätte mich Colonel Henry Durston da nicht bald rausgeholt. Er war dort stationiert? Ja. Henry war gerade zum 2. Mal Witwer geworden. Seine erste Frau ist im Kindbett gestorben. Ihr gemeinsames Kind kurz darauf. Seine 2. Frau hatte wie meine ganze Familie das große Fieber geholt. Hm. Und dann? Wir zogen hierher. Dann kam der große Krieg mit dem Nordkalifat. Henry kehrte bald schwer verwundet zurück. Danach war ein anderer. Das Anwesen verfiel zusehends. Es war eh viel zu groß für uns. Trotzdem wollte er hier nicht weg. Wie besessen begann er, den Garten und die Gegend um uns herum zu durchsuchen. Alle anderen Arbeiten auf dem Anwesen blieben an mir hängen. Er war der Idee verfallen, dass hier irgendwo ganz besondere Gegenstände aus der Zeit vor der Apokalypse versteckt sein sollen. Gegenstände, die unser Leben heute zum Guten verändern könnten. In Pfarrer Lacey fand er auch bald einen Unterstützer. Aber was die beiden fanden, waren nur diese zahllosen Glasgegenstände und das, was sie für Waffen hielten. Immer wieder diese eigenartigen Metallgegenstände. Das meiste stammt von dem Gelände rund um den Teufelsstuhl. Wenn er nicht suchte oder in seinem Kabinett die Sachen ordnete, trank er. Und wie er trank. Du frierst ja. Ein bisschen, ja. Komm, Sarah. Lass uns wieder hochgehen. Du hast vielleicht recht. Ja, lass uns wieder nach oben gehen. Und der Colonel hatte nie Schwierigkeiten hier im Ort? Seine Sammelleidenschaft kann ja schwerlich unentdeckt geblieben sein. Wir sind hier weit weg genug von Axford und mit John Hancock hatte er dazu einen mächtigen Verbündeten. Bis er dann vor 3 Jahren verstarb. Ich habe immer behauptet, es sei ein Unfall gewesen, aber in Wirklichkeit ist er einfach in den Teich gegangen. Er hat sich das Leben genommen. Er war so verzweifelt, dass sie nichts fanden, was seine Idee bekräftigte. Und vielleicht habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, dass er so verzweifelt war, weil ich nicht genug an seine Idee glaubte. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass Henry gesponnen hat. Irgendwas an diesem Ort ist besonders. Vielleicht hat er doch recht. Was hat euch zu dieser Meinungsänderung bewogen? Vor 3 Wochen kam Lacey noch einmal hierher. Er war sehr aufgeregt und nervös. Fragte, ob er noch mal die Sammlung sehen dürfte. Und dann? Weiter, Sarah, das ist wichtig. Dann fragte er, ob ich jemals den Namen Morgenstern gehört habe. Ich verneinte natürlich, denn zu diesem Zeitpunkt war es ja tatsächlich das erste Mal. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich wusste ja nicht, wie weit ich dir trauen kann. Du bist ein Mann der Kirche, Christopher. Vergiss das nicht. Ich vergesse es schon viel zu oft. Was hat Pfarrer Lacey dann gesagt oder getan? Er blieb einige Zeit und schaute sich speziell einige Gläser und Kolben an und machte sich dazu Notizen. Dann bat er mich noch eindringlich über seinen Besuch zu schweigen und verschwand. Er hat explizit nach Morgenstern gefragt. Ja, kein Zweifel. Dann hat er erst kurz vor seinem Tod in den Kirchenbüchern den Zusammenhang entdeckt. Warum so spät? Das verstehe ich noch nicht. Er hat noch etwas von einem Mann erzählt, der um die Kirche herumgestrichen ist. Ja, davon hat mir auch Mrs. Budd berichtet. Vielleicht war es ja Dr. Shadwell selbst. Er könnte es auch gewesen sein, der in der Kirche den Aufruhr gemacht hat. Lacey kannte Shadwells Schriften. In seiner Bibliothek habe ich noch mehr entdeckt. Und Shadwell hat Lacey besucht und gemeinsam sind sie hinter das Geheimnis der Kirchenbücher gekommen. Aber nein, nein. Was nein? Nein, das passt so alles nicht. Warum sollte Lacey Angst um die Kirchenbücher gehabt haben und sie verstecken, wenn er mit Shadwell zusammengearbeitet hat? Das macht keinen Sinn so. Trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Shadwell hat mit dem allen etwas zu tun. Jenny, Mary, Abigail! Ach du meine Güte! Wo seid ihr denn? Das hatte ich ja ganz vergessen. Na, macht auch nichts. Wasser und auch etwas Hafer. Sofort, Mr. Hancock. Und hier, nimm den Wein. Wo ist denn deine Herrin, Abigail? Sarah? Psst. Sarah? Für jetzt Lady Durst, ja? Ja, gut. John, Liebe, hier bin ich. Hallo, Sarah, Liebe. Du hast doch hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute gemeinsam Abendessen wollten. Aber nein, natürlich nicht, Lieber. Es ist nur so, Hochwürden Fairfax ist auf einem Spaziergang hier vorbeigekommen und da habe ich ihm das Anwesen gezeigt. Hochwürden war sehr beeindruckt, nicht wahr? Stimmt, genau. Guten Tag, Mr. Hancock. Tag, Hochwürden. Also, wie man von den Ruinen beeindruckt sein kann, weiß ich nicht. Und ich wähnte euch schon längst auf dem Weg zurück zum Bischof. Es gibt noch einiges zu erledigen. Kirchengeschichten, ihr versteht. Und da seid ihr hierher gekommen? Wegen Kirchengeschichten? Nein. Heute Nachmittag hatte ich einfach nach all dem Staub zwischen den Büchern und all diesen Sachen das Bedürfnis nach etwas guter Luft. Das Wetter lockte mich heraus. Das verstehe ich nur zu gut. Nehmt es mir nicht übel, Hochwürden. Was euch Männern der Kirche fehlt, ist der normale Alltag eines arbeitenden Menschen. Das macht grüblerisch und sonderbar. Nehmt Thomas Lacey. Immer unterwegs auf der Suche nach was auch immer. Oder euch fehlen die Frauen. John, wirklich? Ja, was denn? Ist das so? Gut, beim alten Lacey soll ja, so hört man, Mrs. Budd diese Leerstelle gefüllt haben. John, du bist einfach unmöglich. Ihr müsst sein Benehmen entschuldigen, Hochwürden. Wir sind hier alle keinen Umgang und keine Sitten mehr gewöhnt. Ich muss mich schnell umziehen und fertig machen. John, bitte sei so gut, nimm dich einmal wirklich zusammen und sei ein guter Gastgeber. Ich habe Hochwürden Fairfax gebeten, zum Abendessen zu bleiben. Was mir gar nicht so recht ist, Milady Durston. Und mir eigentlich auch nicht. Ich hatte mich auf den Abend mit dir gefreut. Allein. Bitte, John. Ja? Niemand soll jetzt kompliziert sein. Es ist so selten, dass wir einmal Gesellschaft haben. Und Mr. Fairfax, Sie können das Agnes sicher erklären, ja? John, du fährst ja nachher bestimmt Mr. Fairfax ins Dorf. Aber ich wollte eigentlich... Keine Widerrede. Es soll sich wieder Gesindel herumtreiben. Mein Besuch auf Durston Court am 3. Tag meines Aufenthalts in Ellicott St. George nahm durch das plötzliche Auftauchen von Captain Hancock nochmal eine besondere Wendung. Als wären die vielen Offenbarungen, die ich vorher durch Sarah erfahren hatte, nicht schon genug gewesen. Meine Männer arbeiten an 6 Tagen in der Woche. 10 Stunden. Nicht mehr, nicht weniger. Am 7. Tag ruhen sie, wie es die Bibel vorgeschrieben hat. Was soll daran unmoralisch sein? Abigail, Hochwürden hat keinen Wein mehr. Ja, sofort, Herr. Danke. 60 Stunden in der Woche. Immer dieselben Handgriffe. Immer dieselben Maschinen. Beschwert sich da keiner? Sie beschweren sich dauernd, alle. Aber ich bezahle ihnen mehr, als sie jemals verdienen würden, wenn sie zu Hause am Spinnrad arbeiten. Aber sicher nicht so viel, wie du an ihnen verdienst. Na und? Ich muss die Maschinen bezahlen, instand halten. Ich habe erhebliche Unkosten. Das ganze Risiko. Unsere Webstühle werden mit Wasser betrieben. Da bin ich von den Launen der Natur abhängig. Und genau dagegen würde ich gerne etwas unternehmen. Was genau? Man müsste den Fluss regulieren. Dämme bauen, Schleusen, Wehre. Aber man verwehrt es mir. Zum Glück! Die verwunschene Flusslandschaft ist die schöne Seele von Etikett. Wenn das auch nicht mehr wäre, dann wäre das hier nur noch ein Drecksloch. Na, Unsinn! Aufwärts würde es gehen. Wie meint ihr das? Hört mir zu, Hochwürden Fairfax. Mehr als die Hälfte aller Männer in der Gegend beschäftige ich. An den Webstühlen, in Steinbrüchen. Die verdienen bei mir mehr als bei jedem anderen. Deswegen können sie mehr ausgeben. Zum Beispiel in Exford, auf dem Markt. Und deswegen kommen mehr Händler. Und geben selbst Geld aus, in der Schenke, beim Einkauf. Und so wächst langsam aber stetig, vielleicht auch in dieser ansonsten von Gott verlassenen Gegend, ein wenig Wohlstand. Keine Gegend, in der gottesfürchtige Menschen leben, ist von Gott verlassen. Ach, lass doch den Blödsinn. Ich bin ein gottesfürchtiger Mann, ich kenne die Bibel fast auswendig. So? Ihr würdet es nicht glauben, könnt mich aber jederzeit prüfen, ihr würdet überrascht sein. Aber zwischen eurer Kirche und der Heiligen Schrift liegen Welten. Wo steht, dass es schlecht ist, wenn der Wohlstand wächst? Nirgendwo. Sofern das Streben nach Geld nicht zum Selbstzweck wird. Die Schrift sagt dazu, schauet die Lilien, sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ach, Blumen, Mr. Fairfax, Blumen. Ach, nun gib endlich Ruhe, John. Nein, Sarah. Und Hochwürden sieht mir nicht so aus, als ob er einer argumentationskräftigen Debatte aus dem Weg gehen würde. Im Gegenteil. Ich bitte euch keine Rücksicht. Siehst du? Wenn ihr es bei Argumenten belasst und eure Aggression mäßigt, von mir aus. Mich stört einfach, dass sich die Kirche mit solchen Bemerkungen in meine Geschäfte einmischt. Soll sich um ihren Kram kümmern, so wie ich mich um den meinen. Das ist meine Meinung. Und ich dachte, die Wirtschaft hätte schon alle Freiheiten, die dem normalen Bürger verwehrt bleiben. Nichts für ungut, Fairfax. Aber die Priester mischen sich zu sehr in Dinge rein, die sie nichts angehen. Zum Beispiel meine Fabrik. Da reisen die zur Inspektion aus Exeter an. Es könnte ja sein, dass ich eine Maschine aufgestellt habe, die vielleicht verboten ist und damit irgendein Gesetz breche. Aber wo steht darüber etwas in der Bibel? Sagen Sie mir, wo? In der Bibel müssen keine konkreten Verbote stehen, um daraus eine moralische Verfassung abzuleiten. Die Kirche soll sich auf ihre geistlichen Dinge beschränken und mir die Weberei überlassen. Oder nehmen Sie den Transport von Waren. Ich darf dafür keine Wege nutzen, die aus welchen Gründen auch immer nur der Kirche zustehen. Und wenn sie nur über ein Gelände verlaufen, welches früher mal der Kirche gehört hat. Geweihter Boden ist heiliger Boden. Lächerlich. Nicht als eine öde Brache. Niemand lebt da, niemand lässt dort weiden, niemand baut dort etwas an. Aber Kirchenbesitz. Kirchenbesitz? Ich denke, ihr predigt Armut und Besitzlosigkeit. Nach Ihrer Ansicht sollten also Kirche und Staat getrennt sein. Das wäre für beide das Beste. Das würde zwangsläufig dazu führen, dass die Kirche zwar die Moral, aber keine Macht und der Staat die Macht, aber keine Moral hätte. Nichts anderes hat unsere Vorfahren in die Katastrophe geführt. Moment, das behauptet ihr. Das behauptet eure Kirche. Und da liegt es natürlich nahe, dergleichen auch zu predigen. Aber woher wollen wir wissen, dass die Kirche uns die Wahrheit erzählt? Woher? Wie sollen wir ihr glauben, wo sie selbst es doch zum Verbrechen erklärt hat, die Vergangenheit zu erforschen? John, du solltest wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Warum? Ich sage nur meine persönliche Meinung. Und ich glaube nicht, dass Hochwürden mich wegen Ketzerei bei seinem Bischof anschwärzen wird. Oder? Gewiss nicht. Von mir erfährt niemand ein Wort. Captain, Milady. Es gibt sogar einige Mitglieder der Kirche, die ähnliche Ansichten vertreten. Und ich glaube, Pfarrer Lacey war da auch nicht immer ganz genau auf einer Linie mit dem Bischof. Warum habe ich die Position unserer heiligen Kirche an diesem Abend nicht entschiedener verteidigt? Weil ich selber nicht mehr richtig überzeugt bin? Gott, steh mir bei. Aber tatsächlich werden die Zweifel in mir immer stärker. Vieles von dem, was Hancock sagt, ist zwar in den Augen der Kirche Ketzerei, aber sagt er wirklich so schlimme Dinge? Haben nicht auch schon Clifford Perry und Richard Pole uns ermuntert, gelegentlich auch einmal Positionen kritisch zu hinterfragen? Sicher, Sie haben immer darauf verwiesen, dass das nur ganz überlegt erfolgen darf. Hancock hat jedoch starke Argumente für sich. Sarah, ich meine Lady Durston. Hey, ruhig. Sie hatte wohl recht damit, dass es unverantwortlich gewesen wäre, euch heute Abend bei dieser Dunkelheit allein durch den Wald gehen zu lassen. Nachher hättet ihr euch verlaufen und am Ende wäre es euch noch so gegangen wie dem alten Lacey. Wo ist es denn passiert? Gar nicht weit von hier, aber etwas höher, oben am Teufelsstuhl. Teufelsstuhl? Die Leute im Dorf haben davon gesprochen. Was hat es damit auf sich? Das ist eine Anhöhe. Ziemlich steil auf der einen Seite, mit einer merkwürdigen Felsformation an einer Seite. Sieht von Ferne mit ein bisschen Fantasie aus wie ein Stuhl. Da steht ein merkwürdiger Turm. Was für ein Turm? Schwer zu sagen. Er hat keinen Eingang. Ich schätze mal so um die 20 Meter hoch. Unten sicher 6-7 Meter breit. Schon was. Ziemlich überwuchert. Wohl aus Opus Cementitium, das man vor der Apokalypse so gerne verwendet hat. Ein Turm. Ja, man erkennt an vielen Stellen Löcher, wie von Einschüssen. Und es gibt deutlich erkennbare Roststellen. Da haben sicher mal Leitern gehangen, mit denen man wohl von oben in den Turm kam. Aber wozu der gut war, keine Ahnung. Und da hat man Lacey gefunden? Nicht man, meine Leute. Ich musste sie dahin prügeln, denn die Gegend gilt als verflucht. Seit man dort menschliche Knochen und Schädel gefunden hat. Es könnte eine untergegangene Siedlung gewesen sein. Mag sein. Oder ein heidnisches Gräberfeld. Was auch immer. Der alte Lacey hat dort oben viel herumgestöbert. Zusammen mit Henry. Sie wissen, dem verstorbenen Mann von Lady Durston. Jedenfalls, als Lacey anderthalb Tage nicht nach Hause gekommen war, haben wir einen Suchtrupp zusammengestellt. Und der hat ihn dann unterhalb der Klippe gefunden. Er muss zweifellos oben etwas an der Kante gesucht haben und ist dabei abgestürzt. Wahrscheinlich war er sofort tot. Wie kommen Sie darauf? Weil die Tiere schon an ihm dran waren, als wir ihn fanden. Das machen die nur bei Toten. Schrecklich. Daher rührten also diese komischen Verletzungen, die er hatte. Hochwürden. Ich würde doch nicht etwas schlecht werden. Ich dachte, ihr habt schon so viel gesehen. Hey, lauf zu! Komm, lauf! Captain Hancocks Beschreibung des Turms deckt sich vollkommen mit der, die ich in Dr. Shadwells Buch über die Ruinen in England gelesen habe. Er scheint den Ort wirklich gut zu kennen. Hochwürden! Endlich! Gelobt sei der Herr! Ihr glaubt gar nicht, was Rose und ich uns für Sorgen gemacht haben. Natürlich war Mrs. Budd verärgert, als ich so spät von Durston Court heimkehrte. Captain Hancock, danke, dass ihr ihn mitgenommen habt. Hochwürden, habt ihr vergessen, dass es erst knapp einen Tag her ist, dass wir Pfarrer Lacey aus dieser Tür hinausgetragen haben, nachdem er zu Tode gestürzt war? Nach der Bemerkung von Captain Hancock verstehe ich ihre Trauer, Angst und Sorge viel besser. Was soll nur aus ihr werden, wenn sie wirklich die Gefährtin des Pfarrers war? Ihr seid zu leichtsinnig. Es ist doch schon so dunkel. Und es treibt sich Gesindel herum. Ihr kennt euch nicht aus und könntet euch nicht wehren. Mit dem ersten habt ihr recht, mit dem zweiten nicht. Wieso? Nun, der Bischof von Exeter hat dafür gesorgt, dass die Priester, die auf Außenmissionen geschickt werden, eine profunde Nahkampfausbildung bekommen. So? Eben, weil es noch so viel marodierende Freischärler gibt. Ich habe meine Fertigkeiten auch schon das eine oder andere Mal gebraucht. Das ist ja mal was ganz Neues, nicht, Agnes? Ja, Captain. Ein Priester, der sich schlagen kann. Ich kann fechten, beherrsche verschiedene Kampftechniken und kann auch schießen. Meine Paradedisziplin. Ich bin beeindruckt, Fairfax, wirklich. Nun denn, hoffen wir, dass ihr es niemals einsetzen müsst, hier in unserem schönen Etikett. Gute Nacht, Agnes. Gute Nacht, Captain. Hey! Jetzt bin ich gerade 3 Tage in Etikett St. George und mehr wird das alles zu einer großen Prüfung. In Pfarrer Lacys Bibliothek befinden sich eigentlich nur ketzerische Bücher. Sarah, also Lady Durston, sitzt auf einem Keller voller verbotener Gegenstände und Captain Hancocks Einstellung zur Kirche grenzt an offene Rebellion. Ich habe keine Idee, wie ich mich jetzt weiter dem Bischof gegenüber verhalten soll. Doch wie heißt es immer so schön, kommt Zeit, kommt Rat. Ich muss die Ruhe bewahren und vertrauen.

Ist es nicht so, Hochwürden? Bitte? Ich? Ja, Hochwürden. Ich glaube, ihr seid der Einzige hier im Raum. Ja, der Zorn des Allmächtigen wäre dem, der es versucht, gewiss. So ist es. Und deswegen ist es schon immer mein Ziel gewesen, ihre Irrtümer zu entlarven, auf dass sie sich nie wiederholen mögen. Und ich bin bei meiner Suche nach ihren Irrtümern auf eine Sache gestoßen, ohne die all das, was ich kurz beschrieben habe, nicht möglich gewesen wäre. Ohne die es keine Verbindung mit kleinen Apparaten, keine Wagen auf den stählernen Schienen, keine Hochhäuser gegeben hätte, ohne die zweifelsohne der Verlauf der Welt ein anderer und das sündhafte Paradiesgärtlein nie errichtet worden wäre. Und das ist eine natürliche Kraft, welche die Vorfahren entdeckt und die sie sich nutzbar gemacht haben. Nun mach schon los, Alter! Ja, fangt an! Moment, Moment! Mr. Quaik, Doktor? Zieht bitte die Vorhänge zu und löscht die Laternen. Sofort. Aber vorher wollen wir Ihnen unsere Apparaturen zeigen. Mr. Quaik, bitte seid so gut und hebt die Gegenstände in die Höhe, damit auch die hinteren Reihen etwas sehen können. Hier, meine Damen und Herren. Wir haben hier eine Glasglocke, eine Pumpe mit einem Antriebsrad. Sehen Sie, meine Damen und Herren? Dann hier die beiden Zylinder und eine Röhre aus Glas. Das ist das Wichtigste. Woher habt ihr das, Doktor? Ist es nicht verboten, so etwas zu besitzen? Nein, in diesem Fall nicht. Da es sich nicht um Altertümer handelt, sondern um Rekonstruktionen. Angefertigt eigens für mich und nur zu dem Zwecke, euch die Irrlehren und den Irrglauben der Vorfahren zu veranschaulichen. Sonst wäre es in der Tat ketzerisch. Haben alle alles sehen können? Weiß jemand, was ich hier in der Hand halte? Einen Stein? Ja, ein Stein. Einen Stein, gut. Aber nur fast richtig. Ja, bitte? Das ist ein Bernstein, Doktor. Gut, genau. Woher wisst ihr das? Ich bitte euch. Als Tuchfabrikant sollte ich das schon wissen. Außerdem verwenden wir ihn, wie ihr wohl wissen solltet, in der Heilkunde. Aber nicht jeder kann ihn sich leisten. Natürlich muss ich schon wieder aufspielen. Stimmt, aber er hat recht. Nun, Sir, dann wisst ihr vielleicht auch, dass das, was unsere sündhaften Vorfahren Elektrizität nannten, von dem griechischen Wort Elektron stammt, ihrem Wort für den Bernstein. Ich werde den Bernstein jetzt in die Glasglocke legen und dann die Apparatur mittels der Pumpe in Aktivität versetzen. Hey, geht doch nur! Ein Wunder! Ganz blau! Ganz blau. Wunder. Nein, das ist Hexerei! Aber nein! Beruhigt euch! Es ist sogar ein Vertreter der Kirche anwesend. Da gibt es nichts zu befürchten. Ich wollte euch nur zeigen, was es war, was sie anbeteten. Elektrizität. Immer wieder Elektrizität. Elektrizität war der Motor ihrer Welt. Nichts lief ohne sie. Um Elektrizität zu gewinnen, bauten sie riesige Anlagen an Wasserfällen, ungeheure Windmühlen auf den Feldern, an der Küste. Sie förderten aus der Tiefe der Erde Kohle, um sie zu elektrischer Energie in gewaltigen Werken umzuwandeln. Ihr Bedarf an Elektrizität war unersättlich. Stellt euch große Städte vor, die in der Nacht so hell waren wie am Tag. Licht erzeugt durch Elektrizität. Wenn sie mit ihren Apparaten miteinander sprachen, Elektrizität. Wenn sie in ihren Maschinen fuhren, Elektrizität. Und steuern taten sie das alles mit ungeheuer komplizierten Geräten, von denen wir nur aus Beschreibungen wissen. Aber keiner weiß, wie sie funktionierten. Das war ja gerade das Sündhafte an unseren Vorfahren. Der Mensch denkt, Gott lenkt. So heißt es. Sie aber dachten, dass sie ihre Geschicke selber lenken konnten. Deswegen mussten sie scheitern. Die Strafe war ihnen also gewiss. Meine Damen und Herren, was wir gerade erlebt haben, war eine der vielen Sachen, die man mittels der Elektrizität machen kann. Licht. Und nun, Mr. Quite, der nächste Versuch. Sehr wohl, Dr. Shetwell. Hochverehrtes Publikum. Hochverehrtes Publikum. Schon spannend, bitte beruhigen. Ja. Nun beruhigen. Vor allem so eine Gratwanderung zwischen Ketzertum und vermeintlicher Aufklärung. Ein Wunder schon, dass er das an der Religionsaufsicht vorbeibekommen hat. Nun möchte ich eine Lady aus dem Publikum bitten, hier den Mut zu zeigen, einen Moment lang die einzigartige Kraft der Elektrizität am eigenen Leib zu erfahren. Es ist völlig ungefährlich. Nur Mut, meine Damen. Hier, ich. Sarah, nicht. Ah, dort, um junge Lady. Seid doch vernünftig. Lass mich. Mr. Quite, bitte. Darf ich um euren Hut bitten, Milady? Sicher. Hier. Danke. Und würdet ihr vielleicht so gut sein, euer Haar zu lösen? Natürlich. Und stellt euch bitte genau auf diesen Teppich. Hier hin. Ja, so. Und nun dreht euch dem Publikum zu. Meine Damen und Herren, Applaus. Applaus für diese mutige junge Lady. So. Jetzt wird Mr. White hier wieder die Kurve und damit die Apparatur hier zum Laufen bringen. Und sehen Sie bitte hier, wie diese Glasröhre mit den beiden Zylindern verbunden ist. Mr. Quite, bitte. Sehr wohl. Ich werde, wenn jetzt genügend Elektrizität erzeugt ist, mit der Röhre das Kleid von Milady berühren. Und passen Sie auf, was dann passieren wird. Und nun sehen Sie mich. Schauen Sie. Ihre Haare stehen zu Berge. Ein Heiligenschein. Unglaublich, als ob sie kopfüber hängen würde. Das ist Hexerei. Das ist... Das ist Elektrizität. Keine Hexerei, verehrte gnädige Frau. Nichts da, was mit Zauberei zu tun hätte. Wie könnte ich auch? Nein. Es ist die Elektrizität, die ihre Haare wie Flammen hochstehen lässt. Ohne Frage beeindruckend. Aber damit Sie ja nicht glauben, ich würde hier die Irrlehren der alten Zeit propagieren, möchte ich Ihnen ein letztes Experiment vorstellen. Dazu brauche ich jetzt einen wahrhaft ritterlichen Herrn, der keine Angst vor einer Lady mit abstehenden Flammenhaaren hat. Hier, ich. Alle Achtung, der Priester, ganz schön mutig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mit dieser Vorführung schon viele Male im Land aufgetreten, aber noch nie mit einem Mann Gottes. Umso glaubwürdiger wird nun für Sie alle sein, was passiert. Denn ich werde die Lady jetzt bitten, diesem Diener Gottes einen ganz tüchtigen Kuss anzubieten. Na, das ist für den bestimmt schon so ein Wunder. Ja, mein erster Kuss. Sir, das... Bitte, das wusste ich ja nicht, also... Nun habt keine Angst, Hochwürden. Es wird nur ein wirklich ganz tüchtiger Kuss sein, der euch und die Lady in keinster Weise kompromittieren wird. Abwarten. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Nun seid schon ruhig da unten. Milady, würdet ihr euch bitte umdrehen? Nun spitzt bitte eure Lippen. So? Ja. Mr. Quine, bitte kurbeln. Kräftig kurbeln. Bitte noch mehr. Gut so. Und ihr, Hochwürden, nur keine Angst. Nähert euch jetzt mit euren Lippen denen von Milady. Keine Angst. Sie beißt nicht. Ja. Habt ihr es gesehen? Habt ihr den Blitz gesehen? Diesen blauen Blitz? Ja, Hochwürden. Nichts für ungut, aber das passiert, wenn ein Priester eine Lady küssen will, die unter Strom steht. Der küsst keine mehr! Wunderbar, herrlich! Schaut doch, die zwei gegossene Pudel! Herr! Platz da! Aus dem Weg! Nicholas, da! Was ist da hinten los? Die Sheriffs von Exeter. Was wollen die Sheriffs denn hier? Oh Mann. Und macht schon Platz, Leute. Und macht die Vorhänge auf. Dr. Nicholas Shadwell. Der bin ich. Mitkommen. Was soll das? Ich habe die ausdrückliche Genehmigung des Bischofs von Exeter, diesen Vortrag zu halten. Das wird der Richter klären. Wir sind nur hier, euch festzunehmen. Meine Apparate, die sind teuer. Was machen wir mit dem ganzen Kram hier? Ich mache sie persönlich dafür haftbar, wenn etwas zerbrochen werden sollte oder wegkommt. Darüber würde ich mir mal keine Gedanken machen, Freundchen. Doktor, keine Sorge. Ich kümmere mich um alles. Gut. Die Apparate sind beschlagnahmt. Sie werden nachher geholt. Und jetzt kommt mit. Es wird sich alles aufklären. Platz da, Leute. Hey, ja, ist ja gut. Macht den Weg frei. Ihr seht doch, es ist kein Platz da. Und ihr, Leute, verschwindet. Ja, wo sollen wir denn hin? Aber jeder muss am Eingang seinen Namen hinterlassen, denn wir brauchen euch vielleicht als Zeug. Hochwürden? Ja, bitte? Glaubt ihr, wir haben etwas zu befürchten? Wir haben Angst. Wir wollten doch nur einen Vortrag hören. Wer konnte das denn ahnen? Genau, so ist es. Nein, beruhigt euch. Niemand hat etwas zu befürchten, da bin ich mir ganz sicher. Danke, Hochwürden. Gott sei mit euch. Gott zum Gruß, Hochwürden. Bist du dir da wirklich so sicher? Nein, natürlich nicht. Übrigens, Sarah, also Lady Durston, ich hatte wirklich keine Ahnung, was passieren würde, als ich zur Bühne ging. Verzeiht diese ganz und gar unangemessene Intimität. Mein lieber Christopher, nun mach dir darüber mal keine Gedanken. Ich möchte den Moment eben um nichts missen. Aber ich... Nun guck bloß nicht so verdattert. Ich würde es gerne einmal wiederholen. Sarah, also... Unter anderen Umständen zugegebenermaßen. Bitte? Ob uns aber Captain Hancock verzeiht, da hege ich doch starke Zweifel. Wo ist er überhaupt geblieben? Er ist sofort gegangen, als die Sheriffs reinkamen. Er wird im Old Swan sein. Lass uns dahin gehen. Es ist direkt gegenüber. Moment! Erst... müssen Sie noch Ihren Namen hier hinterlassen. Oh, Hochwürden. Und die mutige Lady. Mein Respekt. Ihr seid eben da gewesen? Na klar. Und ich habe den Vortrag schon mal gesehen. In Plymouth. Immer wieder eindrucksvoll. Hm. Wir suchen Captain Hancock. Captain John Hancock? Genau den. Nun, durch den Gang da, Hochwürden. Treppe hoch, erste Tür links. Soll ich euch den Weg zeigen? Mit der Beschreibung sollten wir ihn wohl finden. Leider habe ich nicht so eine Lichtmaschine. Da könnte ich euch jetzt leuchten. Passt auf, dass euch niemand hört. Ja, ja, ihr habt ja recht. Herein. Ach nein, das traute Paar. Nur herein, herein. Captain Hancock, ich habe mich schon bei Lady Durston für das Vorgefallene entschuldigt und ich möchte das nun in aller Form auch bei euch tun. So, Priester, möchtet ihr das? Nun denn? John, bitte, es war mein Fehler. Ich hätte mich niemals für diesen Versuch zur Verfügung stellen dürfen. Hochwürden Fairfax wollte mir nur helfen. Wie konntest du dich nur zu so einem Spektakel hergeben? Boah, ich hielt es für harmlos. Harmlos? Pff. Bitte, wenn ihr euch beleidigt fühlt, kompromittiert oder was weiß ich, wir können jederzeit unsere Vereinbarung auflösen. Du meinst unsere Verlobung? Hm. Ich denke nicht daran. Und jetzt will ich euch zwei Täubchen mal was sagen. Ich bin doppelt so alt wie Sie, mein lieber Fairfax. Ich kenne die Welt. Deshalb drehe ich auch nicht gleich durch, wenn meine zukünftige Frau den Nachmittag mit einem Priester verbringt. Gewiss nicht. Aber ich kann ungemütlich werden, wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas im Busche, das ich wissen sollte. Wir waren wohl aus demselben Grunde wie Sie hier. Shadwell? Genau. Das war der Störer, den du aus dem Trauergottesdienst befördert hast. Ja, und seinen feinen Sekretär, den habe ich auch schon mal bei uns gesehen. Aber ihr zwei, wie seid ihr auf Shadwell gekommen? Raus mit der Sprache. Christopher, sag's ihm. Was? Na, warum wir hier sind und was du mir gestern erzählt hast. Christopher, du! Ich wurde ja immer schöner. Ich glaube, ich muss meine Meinung über Priester revidieren. Mr. Fairfax. Müssen Sie nicht. Hören Sie zu. Lady Durston wollte Mr. Shadwell nach dem Wert einer der besonderen Gegenstände aus Colonel Durstons Sammlung fragen. Zeig ihm das Stück, Sarah. Da ist es. Interessant. Ein Glaszylinder mit einer Spirale darin. Ich erinnere mich. Dein Mann hat es am Teufelsstuhl gefunden, nicht wahr? Wie er fast alles andere auch. Ja, er war sehr stolz darauf. Es gibt mehrere davon. Aber was hat der Priester damit zu tun? Mr. Fairfax hat bei dem alten Lacey ein Buch gefunden. Gib es ihm. Nehmen Sie es, Sir. Sie werden darin die erstaunlichsten Dinge finden. Über unsere Vorfahren, wie sie gelebt haben, was sie geplant haben, wie überhaupt vieles damals funktionierte. Lacey hat viel darin gelesen. Sie sehen, er hat einige Stellen markiert. Protokoll der Sitzung des Krisenstabes. Es gibt noch viel mehr. Das Buch stammt aus den Bänden der Protokolle und Schriften der Gesellschaft für Altertumsforschung. Welch? Ich denke, die wurden alle verbrannt. Dachte ich auch. Bis ich bei Lacey die komplette Schriftenreihe und noch einiges mehr fand. Der alte Thomas. Wer hätte das gedacht? Vorsitzender oder Präsident der Gesellschaft war übrigens, bis sie verboten wurde, kein anderer als Mr. Shadwell. Nein. Doch. Und deswegen wollte ich mit ihm sprechen. Es gibt da eine Verbindung zu Durston Court. Und ich glaube, er weiß mehr darüber. Und er weiß auch mehr über Pfarrer Lacey. Hast du von Lacey oder Henry mal den Namen Morgenstern gehört? Paula Morgenstern? Nein, nie. Paula Morgenstern war wohl eine berühmte Wissenschaftlerin in ihrer Zeit. Sie hat an dieser Sitzung teilgenommen. Sie muss auf Durston Court gelebt haben, zumindest zeitweise. Wir wissen aus den alten Kirchenbüchern, die Lacey aus irgendeinem mir bisher nicht einsichtigen Grund versteckt hatte, dass kurz vor der Katastrophe eine Julia Morgenstern, deren Mutter Universitätsprofessorin war, in Ettiquet St. George geheiratet hat. Als Wohnort wurde Durston Court angegeben. Ich vermute, dass Shadwell davon Wind bekommen haben könnte. Vielleicht wollte er an die Kirchenbücher heran. Hören Sie mir eigentlich zu oder lesen Sie gerade weiter? Natürlich, das ist es. Na klar. Was ist es? Dass wir nicht gleich darauf gekommen sind, zu blöd. Natürlich. Könntest du uns bitte einweihen, John? Henry, Thomas und ich, wir haben uns immer gefragt, was es mit diesem Turm auf sich hat. Ja und? Als Wachturm taugt er nicht, als Aussichtsturm schon gar nicht. Was soll er also? Ja, und? Hier, in diesem Protokoll, da steht die Lösung des Rätsels. Die Lösung? Hören Sie. Frau Professor Morgenstern, bitte erläutern Sie Ihre Thesen diesem Kreis. Premierministerin Erickson, meine Herren und Damen. Wie Sie wissen, erhielt ich den Auftrag, Katastrophenszenarien zu prognostizieren, die geeignet sein könnten, das Leben unserer Nation und der Welt nachhaltig zu gefährden. Als Basis unseres Auftrages haben wir uns mit Experten aus den verschiedensten Bereichen unterhalten, um ein möglichst diversifiziertes Bild von allen möglichen allgemeinen Problemen zu bekommen, die im schlimmsten Fall geeignet sein könnten, sich zu einer solchen Katastrophe zu entwickeln. Das bedrohlichste Szenario ist, dass wir weiterhin Raubbau an der Erde betreiben. Wohlstand erkaufen wir uns im Moment durch die Plünderung der Erde und irgendwann wird nichts mehr da sein. Darauf hat der Klapperboom ja schon 1972 mit dem Report die Grenzen des Wachstums hingewiesen und wir sind auf dem besten Weg dahin. Wie viel Zeit uns bleibt, ist schwer zu quantifizieren. Im Prinzip ist die Zeit schon abgelaufen. So sind beispielsweise einige Arten schon unwiderruflich von diesem Planeten verschwunden, alleine durch die Abholzung der Regenwälder. Es gibt heute schon viele Menschen, die unter dem Klimawandel leiden. Und es geht jetzt eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Am Ende des Tages wird das Ende der Zivilisation über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte sich entwickeln. Und die Menschen werden vermutlich nicht ganz verschwinden, weil eine Minderheit wird es immer noch schaffen zu überleben. Das bedrohlichste Szenario über den Zusammenbruch unserer Zivilisation ist, wenn es Kriege und Auseinandersetzungen um Wasser und um die Grundlebensmittel auf der Erde gibt. Wenn also zu viele Menschen bis zur Jahrhundertmitte mit zu wenigen Dingen auskommen müssen und es Bürgerkriege und Kriege gegeneinander ums Überleben gibt. Das Denken unserer heutigen Zivilisation, das im letzten Klimawandel vor rund 12.000 Jahren entstanden ist, ist ein hierarchisches und konfrontatives. Das heißt, wir müssten, wenn wir so bleiben innerlich, wie wir sind heute, müssten wir damit rechnen, dass wir massive Konflikte, Kriege und Überlebenskämpfe erleben. Dass Menschen versuchen, gegen andere zu überleben, Hierarchien aufzubauen, auch neue Hierarchien, indem wieder stärkere, schwächere ausbeuten und von den wichtigen und knappen Nahrungsmitteln und Wasser fernhalten. Wir hätten wirklich neue Verteilungskämpfe auf der Erde und sie könnten sich anders entwickeln, zum Nachteil zum Beispiel Europas, weil Europa eine Gesellschaft ist, die altert, die schwächer wird und möglicherweise weniger Möglichkeiten hat, in einem solchen Szenario sich gut zu halten. Auf dieser Basis, weiteren Veröffentlichungen, eigenen Analysen und ergänzenden von uns initiierten Forschungen haben wir 4 mögliche Szenarien entwickelt. Aufgabe war es nicht, Gegenmaßnahmen im klassischen Sinne aufzuzeigen, sondern Folgen zu bestimmen, um daraus Handlungsempfehlungen überhaupt für ein Überleben ableitbar zu machen. Moment! Herr Verteidigungsminister? Wieso keine Gegenmaßnahmen? Es handelt sich um Szenarien, die, so sie eintreten, nicht mehr als Ganzes revidiert, sondern nur noch bewältigt werden können. Ja, die Pandora-Planungen sind kurz vor dem Abschluss. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass der Bau der Schutzanlagen und die Bevorratung unvorstellbare Summen verschlingen werden. Ganz abgesehen von der Frage, wie wir die Auswahl der Menschen, die die Zugangsberechtigung bekommen sollen, gestalten wollen. Auch das Projekt Arche ist aufgesetzt, aber da haben wir hoffentlich noch Zeit. Nun? Das Projekt Arche. Ich glaube, ich beginne zu verstehen. Genau. Die wollten keine Gegenmaßnahmen mehr einleiten, sondern es ging nur noch um das Überleben ihrer Zivilisation. Da sprach Gott zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen. Und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche. Erstes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 14. Gut, Junge. Erstaunst du was? Brav gelernt. Ja, genau. Und das war's. Das hat diese Morgenstern gemacht. Eine Arche gebaut. Ein Turm. Im unwegsam unheimlichen Gelände am Teufelsstuhl. Ohne Eingang, ohne Fenster. Aber die hatten ja alles. Elektrizität, ihre ganzen Apparate. Luft und Licht bekamen die von oben. Vielleicht auch noch aus anderen Schächten und Stollen. Wer weiß. Das ist es. Genau, dass wir nicht darauf gekommen sind. Immer haben wir uns gefragt, wozu war dieser Turm gut? Natürlich eine Arche. Deswegen auch die vielen wissenschaftlichen Geräte und Artefakte, die Henry dort gefunden hat. Und die ganzen Waffen. Natürlich, sie mussten sich ja verteidigen können. Das ist völlig verrückt. Aber wenn es so ist, dann hatte Henry ja recht. Ja, dann liegt da oben ein gewaltiger Schatz. Vielleicht findet man ihre Geräte, ihre Apparate. Dann würde ich meine Webstühle nicht mehr mit dem unberechenbaren Wasser antreiben müssen, sondern mit Elektrizität. Dann wäre ich endlich unabhängig von den Launen der Natur, könnte mehr produzieren. Wenn du dir mal was in den Kopf gesetzt hast, dann hält dich niemand mehr, John. Darin seid ihr beide euch gar nicht so unähnlich. Captain, Sir? Ja, Priester. Ich muss euch daran erinnern, dass alles, was ihr sagt, streng genommen Ketzerei ist. Gut denn, mein Junge. Du kannst ruhig hierbleiben, auf deinen Bischof warten. Der traut sich aber nicht an mich ran. Dafür hat John Hancock in diesem Tal zu viel Macht. Du kannst aber auch mitkommen. Auf zu Shadwell! Der sitzt doch im Gefängnis. Das Gefängnis, das mir widersteht, will ich sehen. Und danach gehen wir graben. Zusammen mit dem Doktor. Los, los, beeilt euch. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Zweiter Teil. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Christopher Fairfax, Max Mauf, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, Agnes Butt, Steffi Kühnert, John Hancock, Martin Brambach, Dr. Nicholas Shadwell, Mechthild Grossmann, Oliver Quaik, Fritzi Haberland, Richard Pohl, Bernhard Schütz, Clifford Perry, Sascha Nathan, Professor Paula Morgenstern, Judith Engel, Erika Eriksson, Maria Hartmann, Sir Henry Durston, Rainer Schöne, Thomas Lacey, Felix von Manteuffel, junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke. In weiteren Rollen Tonio Arango, Kathleen Gavlich, Sebastian Graf, Johanna Griebel, Marlon Kittel, Christian Körner, Klaus Krückemeier, Katharina Matz, Wolfgang Michael, Henning Nören, Engelbert von Nordhausen, Gordon Piedesack, Lars Rudolf, Nina Vlaovic, Timo Weißschnur. Und mit den Expertinnen und dem Experten Dr. Mojib Latif, Professor für Klimadynamik an der Universität Kiel. Dr. Petra Bock, Transformationsforscherin und Executive Coach Berlin. Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven. Besetzung Leon Hase. Wortaufnahme Christian Bader, Alexander Notney, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion Mike Weißzack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann. In meinem Forschungsgebiet, den Meeren, Ozeanen, Polarregionen, sehen wir einige Kipppunkte, an denen wir jetzt konkret stehen als Menschheit. Das ist zum Beispiel das Auslöschen der Korallenriffe bis zum Ende des Jahrhunderts. Korallenriffe im Meer, ungefähr jede dritte Art in irgendeiner Form frisst sie an den Korallenriffen, kriegt dort Nachwuchs, braucht sie als Schutz zum Versteck. Und bei uns Menschen ist es ähnlich. Ein Großteil der Menschheit hängt direkt oder indirekt von funktionierenden Korallenriffen ab. So ist es auch mit den eisbedeckten Regionen. Wenn das Meereis der Arktis, und auch das steht uns in den nächsten Jahrzehnten bevor, sommerlich verschwindet, dann hat das eine solche Veränderung der arktischen Umwelt zur Folge, einen solchen Artenverlust und auch eine Veränderung der thermohalinen Zirkulation, die wiederum die Verteilung von Wärme durch die Meere verändert. Das sind alles solche Bausteine. Ganz schlimm natürlich auch den Verlust des antarktischen Schelfeises, wo große Massen des Eises dann abfließen, Gletscherschmelzen beschleunigt werden, Meeresspiegelanstieg beschleunigt wird, damit Überflutungen, Hunderte von Millionen von Menschen ihr Zuhause verlieren. Also diese Kipppunkte sind alle in Reichweite und die werden auch die Erde, so wie wir sie kennen, verändern. Das bedrohlichste Szenario für einen möglichen Zusammenbruch unserer Zivilisation ist das, was wir aus der Menschheitsgeschichte leider schon kennen. Unsere globale Zivilisation läuft gegen die Grenzen des Planeten. Und die Klimakrise und die fortschreitende Zerstörung der Wälder und Küsten, die Nutzung der Atmosphäre für unser CO2, all das ist auf globalem Level eine solche Veränderung des Lebensraums der Menschen auf der Erde, dass schon in den nächsten Jahrzehnten geschätzt 1 Milliarde Menschen ihre Heimat verlieren durch Dürren, Überflutungen, Stürme. Jetzt schon geht weltweit die Nahrungsversorgung zurück. Es hungern wieder mehr Menschen. Die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, die steigt. Das bedeutet also, weil ja so viele Menschen, andere Menschen sehen, die reich sind, die wohlhabend sind und die zu essen haben, dass sich die Armen eine neue Zukunft durch Auswanderung sichern müssen. Das ist auch bekannt. Das war schon immer so in der Menschheitsgeschichte. Doch diesmal läuft das global ab und die, die reich sind, haben dann Waffen als einzige Chance, ihren Lebensraum zu sichern. Und daher befürchte ich, werden massive Konflikte erzeugt bis hin zu globalen Kriegen. Und das kann das Ende unserer globalen Zivilisation bedeuten. Wir Menschen müssen verstehen, und das lehrt uns ja in gewisser Weise auch der Coronavirus, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir vernetzt sind mit dem Leben auf der Erde, dass die Erde der einzige Planet ist, den wir haben und dass wir mit diesem Wissen ableiten müssen, wie wir eigentlich leben müssen, welche Technologien wir uns leisten können und wie. Und das Verrückte ist, dass dieses Wissen sozusagen auf der Straße liegt. Wir alle können daran kommen und wir müssen diese Erlahmung, diese Blockaden, in denen wir jetzt feststecken, überwinden, um uns die Zukunft zu bauen, die ein freundlicheres Leben verspricht. Mein Name ist Antje Boetius und ich bin Polar- und Meeresforscherin. Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.